Kapitel 4 Der Film. Lukas Großmutter ist klein. Sie hat weiße Haare und trägt meistens schwarz, seit ihr Mann und Lukas Eltern gestorben sind. Das ist fast 20 Jahre her. Aber in dem Dorf, aus dem sie kommt, machen die Frauen das so. Sie kommt aus Süditalien. Ihr Mann hat, wie viele Italiener in den 1960er und 70er Jahren, in Köln bei Ford gearbeitet. Sie liebt ihren Luca über alles. Für ihn hat sie sogar Deutsch gelernt. Und nur für ihn ist sie hier in Köln geblieben. Auch zu mir ist sie sehr lieb. In der letzten Zeit bin ich oft abends bei ihnen zu Gast. Meine Eltern hat er noch nicht kennengelernt. Sie wohnen nicht in Köln, sondern in einem kleinen Dorf in der Eifel. Mein Vater ist dort Postbote, meine Mutter Hausfrau. Schon als Kind habe ich immer gedacht, ich will nicht so leben wie sie. Auch darum bin ich hier und arbeite bei Cologne TV. Die Abende mit Luca sind sehr schön. Sein Regiekurs ist zu Ende und jetzt arbeitet er täglich am Drehbuch zu seinem Film. Luca liebt das Kino wirklich über alles und oft zeigt er mir seine Lieblingsfilme. Er hat mindestens 200 DVDs im Regal stehen. Die Meisterwerke, sagt er. Die schönsten Filme der Welt. Viele aus Hollywood, ein paar aus Frankreich, aus Spanien und Italien. Dann die deutschen Regisseure, Fritz Lang, Fritz Murnau, Wolfgang Staudte, Schlöndorff und Herzog, Fassbinder, aber auch Petersen und Emmerich. Wir sehen sie zusammen an und er kommentiert, Szene für Szene. Siehst du, wie das gemacht ist? Die Kamera rechts unten? Ich lerne viel, aber für mich ist es interessanter, die Schauspieler bei der Arbeit zu sehen. Ich mag, wie sie heute spielen, Judith Jentsch oder Sibyl Kikili. Bei den alten Filmen stört mich oft, dass die Schauspieler so laut und unnatürlich sprechen. Luca hat das Drehbuch fast fertig. Ende des Monats wollen wir mit dem Drehen beginnen. Dann haben wir etwa 5 Monate Zeit. Im Oktober will Luca den Film bei dem internationalen Cologne Filmfest einreichen. Das ist das größte in Deutschland, gleich nach der Berlinale. Der Titel ist »Das Geheimnis des Mädchens«. Die Geschichte ist sehr schön und romantisch, vielleicht ein bisschen kompliziert. Veronika, die Hauptperson, ist ganz anders als ich. Aber ich schaffe das schon. Und dann tue ich es auch für Luca. Es muss ein Erfolg werden. Hauptrollen: Veronika, Marion Köhler, Max, Luca Piccinno, Gerd, René Schmitz. Die Handlung: Veronika ist 26. Sie wohnt in Hannover und arbeitet bei einer großen Firma. Sie ist eine Karrierefrau, intelligent, kompetent und ehrgeizig. Im Zug, auf dem Rückweg von einem Meeting, lernt sie Max kennen, einen jungen Grafiker. Veronika hat einen festen Freund, Gerd. Doch sie liebt ihn nicht wirklich. Er ist auch älter als sie. Als Veronika Max im Büro wieder sieht, verliebt sie sich in ihn. Sie trennt sich von Gerd. Die Liebesgeschichte mit Max nimmt ihren Anfang. Er ist ganz anders als sie, aber die beiden lieben sich sehr. Nur manchmal versteht Max Veronika nicht. Dann ist sie seltsam, kann oder will es aber nicht erklären. Nach ein paar Monaten bittet Max Veronika eines Abends, seine Frau zu werden. Sie lehnt ab und geht. »Wir dürfen uns nie wiedersehen«, sagt sie nur. Max akzeptiert das nicht. Was ist Veronikas Geheimnis? Max will es wissen. Er sucht Informationen über Veronikas Kindheit und in einem Zeitungsarchiv findet er die Lösung. Als Kind hat Veronika in einem Sturm auf dem Meer ihre Familie verloren und hält sich für schuldig. Max bringt sie an den Ort des Geschehens. In einer dramatischen Szene bringt er sie dazu, ihm die ganze Geschichte zu erzählen. So lässt sie das Trauma hinter sich. Die Geschichte hat natürlich ein Happy End. Und das Geld? Das Problem haben wir auch gelöst. Schmitz hat das Drehbuch gelesen und findet es gut. Er hilft uns. Wie von Hitchcock, hat er gesagt. Das muss ein Erfolg werden. Luca hat eine Einkaufsliste zusammengestellt. Beleuchtung, Mikrofone, eine Digitalkamera und einen neuen Computer mit Schneideprogramm. Da kommt eine hübsche Summe zusammen. Wenigstens kosten die Schauspieler nichts. Und wir drehen meistens auf den Straßen Kölns und am Pescher See, ganz in der Nähe. Ein paar Studioaufnahmen brauchen wir auch. Schmitz hat Huperts gefragt, ob wir nachts im Studio von Cologne TV drehen dürfen. Huperts hat gelacht. Junger Film, was? Ha, mach nur, mach nur. Wer der Regisseur ist und wer mitspielt, weiß er natürlich nicht, sonst. Huperts hat mich noch ein paar Mal zu Festen eingeladen, aber ich gehe nicht mehr mit. Auch essen gehen will er mit mir und jedes Mal lasse ich mir eine neue Ausrede einfallen. Im Studio spreche ich nur selten mit Luca. Huperts darf nichts von uns wissen. Pass auf, sagt Eva immer wieder. Der ist schlau und eifersüchtig wie Othello. Wenn er etwas von dir und Luca erfährt, fliegt ihr raus. Das darf nicht geschehen. Erst muss der Film fertig sein. Wir brauchen das Geld und das Studio. Sei vorsichtig. Der ist schlau wie ein Fuchs. Ein Gorilla, ein Fuchs. Da kommt ein ganzer Zoo zusammen.